Ich habe Ihnen einen Traum mitgebracht. Einen Traum, den wir wohl alle träumen. Ausgesprochen hat ihn Dr. Martin Luther King. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, einen Glauben, eine Hoffnung, eine große Vision. Ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel erniedrigt wird. Ich träume davon, dass eines Tages die Wüste der Ungerechtigkeit zu einem Land der Freiheit wird. Ich träume, dass sich eines Tages Lamm und Löwe miteinander niederlegen und jeder unter seinem Baum wohnen wird ohne Scheu. Ich träume davon, dass eines Tages das Recht fließen wird wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Ich träume, dass eines Tages Brüderlichkeit mehr ist als ein paar Worte am Ende eines Gebets. Ich träume davon, dass ich eines Tages Menschen aller Rassen die Hand geben werden am Tisch der Brüderlichkeit. Ich habe einen Traum, einen Glauben, eine Hoffnung, eine große Vision. Ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass eines Tages Menschen die Macht haben, die Gerechtigkeit und Gnade üben und demütig sind vor ihrem Gott. Ich träume, dass eines Tages der Krieg ein Ende hat und die Spieße zu Sicheln gemacht werden. Ich träume davon, dass eines Tages kein Mensch mehr hungern muss, sondern alle leeren Mägen gefüllt werden. Ich träume davon, dass wir Menschen in einer Welt sind, wo nicht die Hautfarbe, sondern die Wahrhaftigkeit des Lebens zählt. Ich habe einen Traum, einen Glauben, eine Hoffnung, eine große Vision. Dieser Glaube macht uns fähig, zu beten, zu kämpfen, zu schaffen, zu leiden, zu weinen und zu singen. Dieser Glaube macht uns fähig, aus dem Berg der Verzweiflung Steine der Hoffnung zu schlagen. Denn eines Tages sind wir frei und ohne Angst.